Immer wieder wird es eingeblendet, das Schwarz-Weiß-Foto von 6 kleinen Jungen, die triumphierend in die Kamera lächeln und die Hände zum Victory-Zeichen erhoben haben. Aufgenommen hat Robert Krieg dieses Foto 1989 während des ersten palästinensischen Volksaufstandes bei den Dreharbeiten zu seinem Dokumentarfilm Intifada auf dem Weg nach Palästina. 20 Jahre später sind die Gebiete, die damals befreit werden sollten, von einer Mauer umschlossen. Mit dem Foto in der Hand fährt Robert Krieg mit seiner Co-Regisseurin Monika Nolte wieder nach Bethlehem. Kommt mit, das Bild ist da vorne an der Ecke aufgenommen worden. Ich erinnere mich wieder. Und schon werden die Posen von einst wieder nachgestellt. Wir lachen immer noch. Aber unser Lachen damals war viel herzlicher. Vor 20 Jahren war es überzeugender. Und Siegeszeichen gibt es keine mehr. Wie geht es den Jungen auf dem Foto heute? Was ist aus ihnen geworden? Aus ihren Träumen? Wie ist es ihnen in den Jahren dazwischen ergangen? Kinder der Steine, Kinder der Mauer ist das Porträt von 6 mittlerweile erwachsenen Männern, die Familien gegründet haben, die sie nur mit zahlreichen Jobs, meist Aushilfsarbeiten, ernähren können. Ich arbeite in meinem Hauptjob bei einem Geldwechsler. Vor meiner regulären Arbeitszeit habe ich noch einen anderen Job. Ich arbeite in den frühen Morgenstunden als Reinigungskraft bei reichen Palästinensern. Putze und entferne den Müll, der um die Villen liegt. Man bekommt es hier mit einem begleitenden Dokumentarfilm zu tun. Die Menschen kommentieren ihre Situation selbst, während die Kamera aufmerksam deren Lebensumfeld erkundet. Sie geht mit in die Wohnungen, in die Teehäuser, auch folgt sie den Männern bei ihren Streifzügen, die zwangsläufig immer wieder vor der Mauer enden. Sollen wir es auch ertragen, wenn sie das Wasser abstellen oder keine Waren mehr hier reinlassen? Was sagst du, wenn dein Sohn dich nach Milch fragt? Gehst du dann klauen? Es gibt genug Gründe, auszuwandern.